Erster Zofa aus Nama antwortete. Er sagte, zweiter soll niemand antworten? Soll dieser Mann immer recht haben? Dritter, dein Gerede macht andere still? Du sprichst schlecht, und niemand sagt etwas? Vierter, du sagtest, meine Lehre ist rein. Ich war rein in deinen Augen. Fünfter, aber wenn Gott nur reden würde. Wenn er seinen Mund öffnen würde. Sechster, Gott würde dir seine große Weisheit zeigen. Sie ist sehr groß. Dann würdest du wissen, Gott verzeiht dir einen Teil deiner Fehler. Siebter, kannst du Gott ganz verstehen? Kannst du alles über den Allmächtigen wissen? Achter, Gott ist hoch wie der Himmel. Was kannst du tun? Gott ist tief wie die Unterwelt. Was kannst du wissen? Neunten, Gottes Weisheit ist weiter als die Erde. Sie ist breiter als das Meer. Zehnter, wenn Gott kommt und Menschen festnimmt. Wenn er ein Gericht hält. Wer kann ihn aufhalten? Elfter, Gott kennt schlechte Menschen. Er sieht ihre bösen Taten. Er muss nicht besonders darauf achten. Zwölfter, ein dummer Mensch wird klug. Ein junger Wildesel wird wie ein Mensch. Dreizehnter, wenn du dein Herz bereit machst. Wenn du deine Hände zu Gott hebst. Vierzehnter, wenn du Böses tust, höre auf damit. Lass kein Unrecht in deinem Haus sein. Fünfzehnter, dann wirst du dein Gesicht ohne Scham heben. Du wirst sicher stehen. Du musst keine Angst haben. Sechzehnter, dann wirst du dein Leid vergessen. Du wirst daran denken wie an Wasser, das wegfließt. Siebzehnter, dein Leben wird hell sein, heller als der Mittag. Auch wenn es dunkel ist, wird es wie der Morgen sein. Achtzehnter, du wirst Vertrauen haben, denn es gibt Hoffnung. Du kannst dich sicher hinlegen. Neunzehnter, du wirst schlafen, und niemand wird dich erschrecken. Viele Menschen werden deine Hilfe suchen. Zwanzigster, aber die Augen der bösen Menschen werden schwach. Sie haben keine Hilfe mehr. Ihre einzige Hoffnung ist zu sterben.